Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar unter dem Titel »Eine unwürdige Handlung«. Im Kommentar hieß es, laut Meldungen der Massenmedien ließ die deutsche Bundeskanzlerin Merkel am 2. November bei der Entgegennahme des sogenannten Seoul-Friedenspreises von den südkoreanischen Beamten eine absurde Äußerung gegen die TVRK fallen. Sie soll gesprochen haben, Nordkorea bedrohe jahrelang durch Atomtest und Raketenstart die Nachbarländer. Das Führungsgremium Nordkoreas fordere ungeachtet der Völkergerechte die Völkergemeinschaft heraus. Wenn sie wirklich so gesagt hat, erwirkt es den Eindruck, als ob die Bundeskanzlerin von Deutschland, das sich für eine Großmacht in Europa hält, das Wesen der Lage der koreanischen Halbinsel nicht richtig begriffen hat oder die Worte der anderen einfach wiederholt. Nicht die TVRK, sondern die USA und ihre Anhänger, die über die Länder, die ihnen nicht gehorchen, ungeachtet der UNO-Charta und der Grundprinzipien der internationalen Beziehungen für die Vernichtung einer Nation, die beispiellosen Sanktionen und Blockaden verhängen, missachten die Völkerrechte. Trotz dieser Tatsache sprach Merkel, die an Prinzipienfestigkeit und Nüchternheit nicht verlieren soll, wirklichkeitsfremde Worte, was große Besorgnis erregt. Die Südkoreanerin Choi Soon-sil, die bloß eine Schamane ist, sei bereits in der Kulturwelt Südkoreas geschaltet und gewaltet und auch mit Deutschland zu tun gehabt haben. Vielleicht kennt auch die Verleihung eines Preises an die deutsche Bundeskanzlerin nach dem Szenarium von Choi Soon-sil erfolgt sein. Deutschland soll nicht durch den Verkauf ihrer Kriegsrüstungen einschließlich der Rakete Taurus an Südkorea die Zuspitzung der Spannung der koreanischen Halbinsel fördern, sondern das Wesen der Lage richtig begreifen und sich vernünftig benehmen. Das war Kommentar der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur.